I get it loose. Wie ein Marsikon über dein Kommando. Und wenn ihr verliebt, ich kämpfe auf den Los. Und dann rassel oder bremsel oder zimmern an. Tut sie mal die Bremsen fliegen und knallt. Andere Leute gehen gerne was zum Kegeln. Diese Jungs stehen eben auf Gewalt. Ja, ja, ja, hauen, hauen. Die muss ich heute hauen, auf den Augenbrauen. Aber wenn man den Kiefer bricht, kann man nicht mehr richtig kauen. Muss der Kumpel mal von Schule seine Ecke. Geht niemand in der Schläge nicht mehr rein. In ein paar Sekunden wieder kaum geschlagen. Die wilde Schiene prügeln sich dann auf mich ein. In einem Keller kämpfen sie die Jungs auf Fight Club. Doch dann essen sie den langweiligen Tag. Und ich spüre, dass sie überhaupt noch leben. Mit dem Hieb im Sturm, den Schlag. Ja, ja, ja, hauen, hauen. Die muss ich heute hauen, um Frust abzubauen. Aber wenn mal der Kiefer bricht, kann man nicht mehr richtig kauen. Und der Ecke stehen zwei gute Lolliens. Und sie alle wissen gleich einen los. In ein paar Sekunden hören wir dein Kommando. Und wenn ihr verrät, ich kämpfe ich auf den Los. Und dann rassel oder bremsel oder zimmern an. Tut die Mann, die Fressen fliegen und es knallt. Andere Leute gehen gerne mal zum Kegeln. Diese Jungs stehen eben auf Gewalt. Ja, ja, ja, hauen, hauen. Alle muss ich hauen, beim Fußball und um Frauen. Aber wenn man den Kiefer bricht, kann man nicht mehr richtig kauen. Beim Flurmarsch in Dresden kommt man zum Objekte sehen. Die schreien mit Polizeischutz, Papa Harris, do it again. Hauen, hauen, ja, man hat es kaum, so ein Drecks am Schaum. Wer würde, wenn der dürfte da nicht gerne mal reinhauen? Mit dem Lattenzaun, Windelweiche hauen, grün und blau und braun, abschauen.